Erster Gott, bitte sei nicht leise. Ich lobe dich immer. Zweiter böse Menschen sagen Lügen über mich. Sie sprechen schlecht über mich. Dritter, sie hassen mich mit ihren Worten. Sie kämpfen gegen mich ohne Grund. Vierter, ich liebe sie, aber sie hassen mich. Ich bete aber zu Gott. Fünfter, ich bin gut zu ihnen. Aber sie tun mir Böses. Sie hassen mich für meine Liebe. Sechster, gib ihm einen bösen Richter. Ein Feind soll neben ihm stehen. Siebter, er soll vor Gericht schuldig sein. Auch sein Gebet soll schlecht sein. Achter, er soll nicht lange leben. Ein anderer Mann soll seine Arbeit machen. Neunter, seine Kinder sollen keine Eltern mehr haben. Seine Frau soll allein sein. Zehnter, seine Kinder sollen betteln gehen. Sie müssen ihr kaputtes Haus verlassen. Elfter, ein fremder Mann soll sein Geld nehmen. Fremde Leute sollen alles stehlen. Zwölfter, niemand soll nett zu ihm sein. Niemand soll seinen Kindern helfen. Dreizehnter, seine Familie soll bald zu Ende sein. Man soll ihren Namen vergessen. Vierzehnter, Gott soll an die Fehler seiner Väter denken. Die Sünden seiner Mutter bleiben. Fünfzehnter, Gott soll immer an ihre Sünden denken. Die Welt soll sie vergessen. Sechzehnter, er war nicht lieb zu anderen Menschen. Er war böse zu armen Menschen. Er wollte sie töten. Siebzehnter, er wollte andere Menschen verfluchen. Jetzt kommt das Böse zu ihm. Er wollte keinen Segen. Achtzehnter, das Böse war wie seine Kleidung. Es geht in seinen Körper wie Wasser. Es ist wie Öl in seinen Knochen. Neunzehnter, das Böse soll wie sein Mantel sein. Er soll es immer tragen wie einen Gürtel. Zwanzigster, so soll Gott meine Feinde bestrafen. Sie sagen böse Dinge gegen mich. 21. Aber du, Herr Gott, hilf mir. Dein Name ist gut. Bitte rette mich. 22. Ich bin arm und sehr traurig. Mein Herz tut mir weh. 23. Ich gehe weg wie ein Schatten am Abend. Ich bin schwach wie ein kleines Tier. 24. Meine Knie sind schwach vom Fasten. Mein Körper ist sehr dünn geworden. 25. Die Leute lachen über mich. Sie sehen mich an und schütteln den Kopf. 26. Hilf mir, Herr, mein Gott. Rette mich, weil du gut bist. 27. Alle sollen sehen, das ist deine Hand. Du, Gott, hast mir geholfen. 28. Sie sagen böse Worte, aber du segnest mich. Sie sollen sich schämen. Ich aber freue mich. 29. Meine Feinde sollen Schande tragen. Die Schande soll sie wie ein Mantel bedecken. 30. Ich danke Gott mit meinem Mund. Ich lobe ihn vor vielen Menschen. 31. Gott hilft dem armen Mann. Er rettet ihn vor den bösen Richtern.